Als Sheryl Sandberg in schwarzen High Heels die Stufen zur Bühne hochsteigt, sind so viele Menschen im Saal, dass die Luft stickig ist. So today, I want to ask one of the biggest questions we face. What kind of internet do we want? Heute, sagt Sheryl Sandberg, wolle sie die wichtigste Frage stellen. Welches Internet wollen wir? Sandberg trägt ein dunkelblaues, knielanges Businesskleid. Ihre rechte Hand hält eine kleine Fernbedienung fest. Die linke nutzt sie für Bewegungen, die perfekt auf das abgestimmt sind, was sie sagt. At Facebook, these last few years have been really difficult. We know we need to do better. Für Facebook seien die letzten Jahre schwierig gewesen. Man müsse sich verbessern. Sie spricht in Demut vor den vielen hundert Menschen. Sie ist hier in München, um klarzumachen, wir, also Facebook, wir wollen uns ändern, wirklich. Mehr Sicherheit, mehr Schutz vor Wahlmanipulation, weniger Fake-Accounts und Falschmeldungen, mehr Kontrolle für die eigenen Daten der 1,6 Milliarden Nutzer. Das alles eingehüllt in Worte wie: Speaking for Mark, for myself, and for everyone at Facebook. Mark und ich und alle wollen mit euch zusammen ein besseres und sichereres Internet aufbauen. Man sei offen gegenüber staatlicher Regulierung, wenn es denn die richtige Regulierung sei. Außerdem will Facebook 6,6 Millionen Euro in ein neues, unabhängiges Institut an der TU München investieren, um ethische Fragen rund um künstliche Intelligenz zu erforschen. Sandbergs Auftritt ist eine einstudierte Choreografie. Sie läuft die Bühne von links nach rechts, von rechts nach links ab, fokussiert das Publikum oder schaut kurz auf den Bildschirm auf dem Bühnenboden. Keine Irrs, keine Aussetzer, wenig Lachen, keine Wut, absolute Kontrolle über sich selbst. Every day. People use technology to form communities. Jeden Tag bilden Menschen Gemeinschaften über Technologie. Als ich das letzte Mal in Deutschland war, habe ich Uwe getroffen. Er hat eine Facebook-Gruppe für Väter gegründet mit 25.000 Mitgliedern. Ein Vater brauchte eine Knochenmarktransplantation, aber es gab keinen Spender. Über die Gruppe wurden die Männer ermutigt, sich registrieren zu lassen, und es wurde ein Spender gefunden. Sheryl Sandberg, 49, Harvard-Absolventin, gilt als nahbar, anders als Mark Zuckerberg. Seit Jahren macht sie sich für Frauenrechte und für mehr Frauen in Chefpositionen stark. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes 2015 verarbeitet sie den Verlust in einem Buch. Nahbar will sie auch Facebook präsentieren, als einen Börsenkonzern, der Leben rettet. I started today by asking, what kind of internet do we want? Well, that answer depends on what we believe in, what kind of world we believe in. Was für ein Internet wollen wir? Fragt Sandberg erneut. Das hänge davon ab, woran wir glauben. Und wir heißt eigentlich Facebook, Mark Zuckerberg und Sie. An eine Welt, in der Menschen sich über Ländergrenzen hinweg verbinden, in der jeder ohne viel Geld ein Unternehmen gründen und seine Stimme erheben kann. Die meisten Zuschauer bleiben da skeptisch. Ich fand, es war sehr amerikanisch vorgetragen im Stil einer Märchentante. Also alles ist schön und alles ist rosa und alles ist wunderbar. Und ich weiß nicht, wie viel davon wirklich die innere Überzeugung ist von Facebook. Persönliche Erfahrung hat sie ja leider nicht reingebracht. Ich fand sie überzuckert, nicht authentisch und eine reine Verkaufsveranstaltung. Sheryl erinnerte mich ein bisschen an K, die Schlange aus dem Dschungelbuch, die Vertraue mir summt und singt und einen gleichzeitig hintenrum einwickelt. Es scheint, als habe Facebook noch einen weiten Weg vor sich, um das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen. Sheryl Sandberg tritt nach 20 Minuten von der Bühne. Und Fragen kann das Publikum keine mehr stellen.